Mit einem Ruck wurde ich wach. Von ihrer Matratze her wagte die Zyste mich kaum anzusehen. Sie äußerte ihre Besorgnis durch leise Grunzlaute. Eine Armada von Uhren hämmerte mir ein, dass es 8 Uhr morgens war. Ich erinnerte mich meines Auftrags. Verlegen und so schonend wie möglich begann ich. »Bernadette, Ihr Mann hat einen kleinen Unfall gehabt. Er ist im Krankenhaus. Machen Sie sich keine Sorgen, er ist außer Gefahr.« Madame Bernadette reagierte nicht. Sie sah mich immer noch an. Ich hielt eine Erklärung für nötig. »Er hat versucht, sich umzubringen. Ich habe es verhindert, verstehen Sie?« Ob sie verstanden hatte, habe ich nie erfahren. Sie ließ den Kopf auf ihr Lager zurücksinken. Ein Poet hätte gesagt, ihre Miene sei nachdenklich gewesen, aber tatsächlich hatte sie überhaupt keine Miene. Schlaff, ratlos und entmutigt ging ich fort. Jedenfalls, meine Pflicht hatte ich getan. Was hätte ich sonst noch tun sollen? Beim Verlassen des Nachbarhauses erstaunte mich die Reinheit der Luft. Sie blendete mich mehr als das Licht. Wie hatte ich in dieser stinkenden Höhle nur atmen können? Ich war froh, zu den Lebenden zu gehören. In unserem Haus kam Juliette mir entgegen und umarmte mich. »Emile, ich habe so eine Angst gehabt.« »Was Neues vom Krankenhaus?« »Ja, es geht ihm gut. Übermorgen kommt er heim. Die Ärzte haben ihn nach dem Motiv seiner Tat befragt. Er hat keine Antwort gegeben.« Alles andere hätte mich gewundert. »Sie haben ihn gefragt, ob er es wieder tun wird. Er hat Nein gesagt.« »Na, wir werden sehen.« »Wissen Sie denn dort, dass er selbst Arzt ist?« »Keine Ahnung. Warum?« »Was würde das ändern?« »Mir scheint, der Selbstmordversuch eines Arztes ist immerhin etwas, das Aufmerksamkeit verdient.« »Mehr als der eines anderen?« »Vielleicht.« »Es ist gewissermaßen ein Bruch des hippokratischen Eides.« »Erzähle mir lieber, wie Bernadette es aufgenommen hat.« Ich berichtete ihr über die letzten Stunden. Genüsslich schilderte ich das Innere des Bernardinschen Hauses. Juliette schrie auf vor Abscheu und kicherte fast gleichzeitig. »Glaubst du, dass wir uns um sie kümmern müssen?« fragte sie. »Ich weiß nicht. Womöglich schaden wir ihr dann mehr, als wir ihr nützen. Wenigstens muss sie etwas zu essen bekommen. Wir bringen ihr Suppe.« »Schokoladensoße?« »Zum Nachtisch. Und vorher eine große Schüssel Gemüsesuppe. Ich nehme an, sie isst nicht wenig.« »Das wird ein Festessen für sie. Meiner Ansicht nach wird sie ohne ihren Mann 2 herrliche Tage verleben.« »Wer weiß? Vielleicht liebt sie ihn?« Ich sagte nichts dazu, aber Palamé zu lieben schien mir unmöglich. In Mauve haben wir fast alles Gemüse aufgekauft, das es im Laden gab. Nachdem wir zurück waren, kochten wir einen großen Topf Suppe. Ich blickte in den brodelnden Sud, wie er Lauch und Sellerie immer wieder an die Oberfläche spie. Es sah aus wie ein Sturm auf hoher See, wenn die Algen mit dem Plankton tanzen. Ich stellte mir die Zukunft dieser ozeanischen Brühe in den Eingeweiden der Zyste vor. Eine Mahlzeit wie Fisch. Sowohl der Zusammensetzung wie der Menge nach. Gegen Mittag haben Juliette und ich dann ein Tablett ans andere Ufer des Flüsschens geschafft. Auch zu zweit war es nicht leicht zu tragen. Ein Topf mit Suppe und ein Schälchen Schokoladensoße. Meine Frau lachte angewidert, als wir die Küche betraten. »Das ist ja noch schlimmer, als du gesagt hast. Der Geruch oder der Anblick?« »Alles.« Unten war niemand. Wir stiegen ins Obergeschoss hinauf. Madame Bernardin hatte ihre Matratze nicht verlassen. Sie schlief weder, noch tat sie sonst etwas. Ihr inneres Behagen erübrigte jede Beschäftigung. Juliette äußerte Gefühle, deren Aufrichtigkeit mich überraschte. »Bernadette, ich habe viel an Sie gedacht. Ihr Mut ist bewundernswert. Das Krankenhaus hat angerufen. Ihrem Mann geht es sehr gut. Übermorgen ist er wieder da.« Wir haben nie erfahren, ob sie verstanden oder auch nur zugehört hatte. Die Umarmung meiner Frau hatte sie sich gefallen lassen, wobei sie den Blick fest auf die kleine Schale gerichtet hielt. Ihr Geruchssinn hatte ihr den Inhalt sofort verraten. Obwohl sie im Übrigen ruhig dalag, begann sie zu glucksen und die Tentakel nach dem Objekt ihrer Begierde auszufahren. »Ja, wir haben Ihnen 2 verschiedene Suppen mitgebracht. Mit der großen müssen Sie anfangen. Die andere gibt es zum Nachtisch.« Davon wollte die Dicke nichts hören. »Warum sollten wir uns auch über die Reihenfolge der Gerichte Gedanken machen? Juliette gab ihr die Soßenschale. Die Nachbarin strampelte und sabberte vor Aufregung. Ihre Tentakel schlossen sich um diesen Schatz und führten ihn zum Mund. Sie trank den Inhalt laut stöhnend in einem Zug. Der Anblick war erheiternd und abstoßend zugleich. Meine Frau lächelte mit dem einen Mundwinkel, während sie mit dem anderen gegen das Erbrechen ankämpfte. Die Zyste stellte die leere Schale wieder auf das Tablett. Sie hatte die Ränder abgeleckt, bis sie blitzsauber waren. Die lange Zunge kam noch einmal heraus, um Kinn und Schnurrbart zu reinigen. Dann geschah etwas Rührendes. Madame Bernardin stieß einen Seufzer aus. Einen nicht enden wollenden Seufzer des Wohlbehagens mit einem Beiklang von Enttäuschung, weil sie schon fertig war. Juliette schöpfte Gemüsesuppe in eine Schüssel und hielt sie ihr hin. Bernadette schnüffelte neugierig, schlürfte einen Löffel voll und schien angenehm berührt. Sie schlang die Brühe glucksend hinunter. »Ich hätte die Suppe durch ein Sieb passieren sollen«, sagte meine Frau, als sie sah, dass die Gemüsefetzen nicht durch die Mundöffnung passten und am Kinn kleben blieben wie Tang am Meeresstrand. Dann stieß die Nachbarin einen Walfischrülpser aus und ließ sich auf ihr Lager zurücksinken. Eine Sekunde lang glaubte ich in ihrem Blick den Ausdruck einer alten Königin zu lesen, die zu ihren Untertanen sagt, »Danke, ihr guten Leute, ihr könnt nun gehen.« Sie machte die Augen zu und schlief sofort ein. Ihr Röcheln vermischte sich mit Verdauungsgeräuschen, die sich wie das Rumpeln einer Waschmaschine anhörten. Gerührt und angeekelt flüsterte ich, »Lassen wir das Geschirr da und gehen wir.« Am nächsten Tag passierte Juliette die Suppe durch ein Sieb. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen fanden wir den Topf geleert und Madame gesättigt. Sie verließ ihr Zimmer nicht, außer um ihre Bedürfnisse zu verrichten. Wir waren erleichtert, ihr wenigstens dabei nicht helfen zu müssen. Wenn du meine Meinung hören willst, Bernadette verbringt jetzt die glücklichsten Tage ihres Lebens. Glaubst du? Fragte meine Frau. Ja. Zunächst mal kochst du mit Sicherheit besser als ihr Mann. Und weil Nahrung in ihrem Dasein das Wichtigste ist, bedeuten die Veränderungen für sie eine herrliche Revolution. Aber am besten ist, dass wir sie in Frieden lassen. Ich bin überzeugt, Palamed zwingt sie aufzustehen und ins Wohnzimmer hinunterzusteigen, ohne jeden Grund. Warum sollte er das tun? Na, einfach, um sie zu nerven. Das ist seine fixe Idee. Vielleicht auch, um sie zu waschen oder sie umzuziehen. Ich lachte bei dem Gedanken an Madame Bernardins Nachthemd, ein Titanengewand aus Polyester, mit Wiesenblumen bedruckt, der Kragen aus Webspitzen. »Meinst du nicht, dass man sie mal baden sollte?« regte Juliette an. Für einen Augenblick sah ich eine Badewanne voll weißlicher Fleischwülste vor mir. »Ich meine, das überlassen wir ihrem Gatten.« Am übernächsten Tag rief man uns aus dem Krankenhaus an. Man gab uns grünes Licht, die andere Hälfte des Paares abzuholen. Ich fahre allein hin. Du musst dich um die Suppe für die Zyste kümmern. Als ich hinter dem Lenkrad meines Wagens saß, fand ich es verrückt, dass ich ihn abholte. Man sollte ihn dort lassen, dachte ich. Im Büro ließ man mich einen Stoß unverständlicher Papiere unterschreiben. Monsieur Bernardin erwartete mich ungerührt auf einem Flur. Die ganze Öde dieser Welt lastete auf seinem Stuhl. Als er mich sah, setzte er die verdrossene Miene auf, die er immer für mich hatte. Er sagte nichts, kam mit seiner Körpermasse auf die Beine und folgte mir. Ich bemerkte, dass die Schwestern seine Kleidung nicht gereinigt hatten, denn sie wies immer noch Spuren von Erbrochenem auf. Während der Fahrt redete er kein Wort. Mir war es recht. Ich erzählte ihm, dass wir seine Frau während seiner Abwesenheit mit Essen versorgt hatten. Er reagierte auf nichts, hatte für nichts auch nur einen Blick. Ich fragte mich, ob die Gasvergiftung nicht die wenigen geistigen Fähigkeiten, die er noch besaß, beschädigt hatte. Es war schönes Wetter an diesem Tag. Ein Aprilanfang, wie er im Buche steht, mit Blumen, so leicht wie Maeterlincks summende Heldinnen. Wenn ich einen Selbstmordversuch überlebt hätte, sagte ich mir, würde ein so herrlicher Frühling mir das Herz erschüttern, dass ich heulen müsste. Diese Landschaft voller Erneuerung hätte mich an meine eigene Wiederauferstehung erinnert und mich zutiefst mit der Welt versöhnt, die ich hatte verlassen wollen. Augenscheinlich hatte Palamed für all dies keinen Sinn. Ich hatte ihn noch nie so in sich versunken gesehen. Ich hielt vor seiner Tür. Als wir uns trennten, fragte ich ihn, ob er Hilfe brauche. Nein, knurrte er. Er hatte die Verfügung über die Sprache also nicht eingebüßt, wenn man einen so sparsamen Gebrauch als Verfügung bezeichnen konnte. Die Frage entschlüpfte mir, die mir schon die ganze Zeit auf den Lippen brannte. Wissen Sie, dass ich es bin, der Ihnen das Leben gerettet hat? Da bewies Monsieur Bernardin zum ersten Mal eine beängstigende Eloquenz. Nicht, dass er sein Vokabular bereichert hätte, aber er spielte sein Schweigen und seinen Blick aus wie ein geübter Rhetor. Er heftete seine empörten Augen in die meinen, dehnte sein Schweigen bis an die Grenze des Erträglichen aus, und als ihm die Dauer meines Atemstillstands hinreichend erschien, sagte er: »Ja.« Dann drehte er sich um und ging in sein Haus. Wie erfroren kam ich heim. Juliette fragte mich, wie es ihm ginge. Ich antwortete: »Wie gewöhnlich. Ich habe noch mehr Suppe gemacht als gestern. Ich habe sie Ihnen gut sichtbar auf den Tisch im Wohnzimmer gestellt.« »Nett von dir, aber lass ihn in Zukunft selber sehen, wie er zurechtkommt.« »Meinst du nicht, dass es ihn freuen würde, wenn ich für ihn koche?« »Juliette, du hast es noch nicht begriffen. Ihn freut nichts.« Am nächsten Morgen stand der Suppentopf vor unserer Tür. Der Inhalt war unberührt. Die Wochen verstrichen. Entgegen meinen Befürchtungen kam der Nachbar kein einziges Mal zu uns. Er steckte kaum einmal die Nase ins Freie. Dabei forderte der April in all seiner Lieblichkeit doch dazu heraus. Juliette und ich hielten uns stundenlang im Garten auf. Wir nahmen dort das Frühstück ein und sogar das Mittagessen. Wir machten lange Spaziergänge im Wald, wo die Vögel uns den von Janacek bearbeiteten und verbesserten Sacre du Printemps vorspielten. Palamed kam nur aus dem Haus, um mit dem Wagen ins Dorf zu fahren. Einkaufen war das einzige soziale Element seines Daseins. Dann kam der Mai, der Wonnemonat. Ich sage das ohne Ironie. Als armer Stadtmensch, wie ich es immer gewesen war, erfreute ich mich rückhaltlos an den tausend Zierereien der Natur, und kein Gemeinplatz war mir zu billig. Die spröde Koketterie der Maiglöckchen versetzte mich in höchst aufrichtige Gefühlsbewegungen. Ich erzählte meiner Frau die Legende vom Fliederwald, wie das blauweiße Geflimmer im Garten sie mir eingab. Juliette behauptete, noch nie eine so schöne Geschichte gehört zu haben. Ich könnte sie ihr jeden Tag von Neuem erzählen. Monsieur und Madame Bernardin waren wohl für dergleichen Frühlingskitsch nicht empfänglich. Man sah sie nie in ihrem Garten. Die Fenster bei ihnen waren immer geschlossen, als wollten sie ihren kostbaren Gestank nicht entweichen lassen. »Da lohnt es sich doch für ihn, dass er auf dem Land wohnt«, sagte Juliette. »Vergiss nicht, er wohnt hier, um seine Frau verborgen zu halten. Palamed sind die Blümchen auf der Wiese von Herzensschnurz. Und ihr?« »Ich bin mir sicher, sie mag die Blumen, und sie wäre entzückt, sie zu sehen.« »Er schämt sich wegen seiner Frau. Er will nicht, dass man sie zu Gesicht bekommt.« »Aber wir wissen doch schon, wie sie aussieht. Und außer uns ist hier niemand.« »Das Glück seiner Frau ist nicht sein oberster Gedanke.« »Was für ein Schuft! Die Arme so einzusperren, und das sollen wir dulden?« »Was willst du denn tun? Sein Verhalten hat nichts Rechtswidriges.« »Und wenn wir hingingen, um sie auszuführen, wäre das rechtswidrig?« »Hast du sie laufen gesehen?« »Sie soll ja nicht weit laufen. Wir bringen sie in den Garten, damit sie die Blumen sieht und die reine Luft atmet.« »Dazu wird er nie seine Einwilligung geben. Wir fragen ihn gar nicht, wir überrumpeln ihn. Gehen einfach zu ihm und sagen, wir möchten Bernadette abholen, sie bleibt den Nachmittag bei uns auf der Terrasse. Was riskieren wir dabei?« Nicht eben begeistert, musste ich doch zugeben, dass sie recht hatte. Nach dem Frühstück gingen wir hinüber und klopften bei den Bernardins. Ich kam mir vor wie in der verkehrten Welt. Niemand öffnete. Ich begann drohend gegen die Tür zu hämmern, so wie es Palamed im Winter gemacht hatte. Aber ich hatte nicht seine Kraft. Keine Reaktion von drinnen. »Und da habe ich mich noch verpflichtet gefühlt, ihn reinzulassen«, rief ich, während mir die Fäuste brannten. Schließlich machte Juliette einfach die Tür auf und trat ein. Wie mutig sie war, dieses 65-jährige Mädchen. Ich folgte ihr. Der Geruch in diesem Albtraum von einem Haus war noch schlimmer geworden. Monsieur Bernardin saß im Wohnzimmer, in einen Sessel geflitzt, umgeben von seinen Uhren. Missmutig und entgeistert blickte er uns entgegen. Er schien uns als Nachbar nun seinerseits überaus lästig zu finden. Wie gut wir es ihm nachfühlen konnten. Ohne ein Wort zu sagen, wie wenn er nicht vorhanden wäre, stiegen wir ins Obergeschoss hinauf. Die Zyste ruhte auf ihrer Matratze. Sie trug ein rosa Nachthemd mit weißen Margeriten drauf. Juliette küsste sie auf beide Wangen. »Wir wollen mit Ihnen in den Garten gehen, Bernadette. Sie werden sehen, was für ein schöner Tag es ist.« Madame Bernardin ließ sich bereitwillig führen. Wir nahmen sie jeder bei einer Hand. Die Treppe stieg sie Stufe für Stufe hinunter, wie ein zweijähriges Kind. Wir kamen an Palamed vorüber, ohne ihm zu erklären, wo wir hingingen, und ohne ihn auch nur anzusehen. Weil wir keinen Stuhl hatten, der für das Monstrum breit genug gewesen wäre, hatte ich eine Decke und Kissen ins Gras gebreitet. Darauf ließen wir die Nachbarin Platz nehmen. Auf dem Bauch liegend, betrachtete sie den Garten mit einem Gesichtsausdruck, der dem des Staunens nahe kam. Ihr rechter Tentakel strich über die Gänseblümchen. Er holte eines bis auf einen Zentimeter vor ihre Augen, damit sie es genau betrachten konnte. »Ich glaube, sie ist kurzsichtig«, sagte ich. »Ist dir klar, dass diese Frau ohne uns niemals ein Gänseblümchen aus der Nähe gesehen hätte?«, sagte Juliette entrüstet. Bernadette unterzog das neue Phänomen einer Prüfung mit allen Sinnen. Nachdem sie die Pflanze eingehend betrachtet hatte, schnüffelte sie daran, hielt sie sich ans Ohr, strich sich damit über die Stirn und nahm sie schließlich in den Mund, kaute und verschlang sie. »Ihr Vorgehen ist unbestreitbar wissenschaftlich«, sagte ich begeistert. »Diese Person ist intelligent.« Wie um meine Worte zu widerlegen, begann die Kreatur auf abscheuliche Weise zu husten, bis das Gänseblümchen wieder herauskam. Dies war keine Nahrung für sie. Mit einer gewaltigen Anstrengung wälzte sie sich auf den Rücken herum, dann ließ sie sich zurücksinken und lag, träge und nach Luft schnappend, da. Ihre Augen hefteten sich an das Blaue des Himmels und bewegten sich nicht mehr. Kein Zweifel, sie war glücklich. Das war ein anderer Anblick als die düstere Decke ihres Schlafzimmers. Gegen 4 Uhr ging Juliette Tee und Gebäck holen. Sie näherte sich der Liegenden und schob ihr Kekse in die Mundöffnung. Unsere Besucherin gab glucksende Töne von sich. Es schmeckte ihr. Zu unserer Bestürzung hörten wir ein Gebrüll. »Sowas darf sie nicht essen!« Es war Palamed, der uns, in der Erwartung, dass wir einen Fehler machten, seit Stunden vom Fenster seines Wohnzimmers aus beobachtet hatte. Beim Anblick unseres Vorgehens war er auf die Türschwelle getreten, um uns zur Ordnung zu rufen. Meine Frau fand ihren königlichen Gleichmut wieder und fuhr fort, die Zyste zu füttern, als hätte sie nichts gehört. Ich nahm es nicht so leicht. Und wenn er nun herüberkäme, um uns zu verprügeln? Er war ja viel stärker als wir. Aber Juliettes Sicherheit schüchterte ihn ein. Fassungslos blieb er 10 Minuten in der Tür stehen und schaute zu, wie sein Befehl missachtet wurde. Dann, um sich einen ehrenvollen Rückzug zu sichern, rief er noch einmal, »Sowas darf sie nicht essen!« Und er verschwand in seinem Uhrenladen. Als es Abend wurde, brachten wir Madame Bernardin in ihr Haus zurück. Wir traten ein, ohne zu klopfen. Ihr Gatte begrüßte uns mit einem, »Und wenn sie krank wird, dann sind Sie schuld.« »Dann wären Sie wohl zufrieden, was, wenn Ihre Frau krank würde?« hatte Juliette gesagt. Wir halfen ihr dabei, es sich auf der Matratze bequem zu machen. Sie schien erschöpft zu sein von so viel Emotionen.